einfacher. Dann ging er auf zu seinem Chef und schrie, ich hab es satt. Ich gehe jetzt ins Pfandhaus und versetz mein letztes Hemd. Dann fliege ich nach Kanada und mach ne One-Man-Band. Lalala, lalala, lalala. Dann pfeif ich auf die ganze Welt und tu nur noch, was mir so gefällt. Endlich weiß ich, wer ich bin, der kleine Mann mit dem Dingeling-Ding. Hey, lala, hey, lala, hey, lala, hey, hey, Leute, könnt ihr mich verstehen? Ja, ja! Hey, lala, hey, lala, hey, lala, hey, hey, so hab ich die Welt noch nie gesehen. Wo ich spiel, da bin ich der King, der kleine Mann mit dem Dingeling-Ding. Das hab ich längst bemerkt. Und mein Freund Heinz hat mich durch seine Tat darin bestärkt. Jetzt will ich nach Australien, dort wo mich keiner kennt. Da gründe ich dann nur mit mir eine neue One-Man-Band. La-la-la-la-la-la-la. Dann pfeif ich auf die ganze Welt und tu nur noch, was mir so gefällt. Endlich weiß ich, wer ich bin, der kleine Mann mit dem Dingeling-Ding. Hey, lala, hey, lala, hey, lala, hey, hey, Leute, könnt ihr mich verstehen? Ja, ja! Hey, lala, hey, lala, hey, lala, hey, hey, so hab ich die Welt noch nie gesehen. Wo ich spiel, da bin ich der King, der kleine Mann mit dem Dingeling-Ding. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Au, au. Heinz und mich auf eine ausgedehnte Kur und fragte man uns, was uns fehlt, war unsere Antwort nur: Ich pfeif jetzt auf die ganze Welt und tu nur noch, was mir so gefällt.